Kundgabe 4767. Empfangen durch Bertha Dudde am 27.10.1949. Liebeswerben Gottes um das ihm abtrünnig gewordene. Ihr Menschen seid Kinder meiner Liebe, und diese Liebe bestimmte mich, euch, die ihr euch freiwillig von mir entfernt habt, immer wieder nahe zu treten und um eure Liebe zu werben. Doch ihr seid ohne Gegenliebe, eure Herzen sind kalt, und mein Werben ist vergeblich. Ich gewinne nur sehr wenige Herzen, die mir ihre Liebe schenken und sich nach meiner Vaterliebe sehnen und zu mir zurückkehren, um sich ewig nicht mehr von mir zu trennen. Doch meine Liebe höret nimmer auf, und ich werde niemals nachlassen, um das zu werben, was mir abtrünnig wurde, weil es ohne meine Liebe bestehen zu können glaubte. Denn es ist mein Anteil, es ist Kraft von meiner Kraft, die ich nimmermehr entbehren will, weil sie Ausstrahlung meiner Liebe, also meiner selbst ist. Was von mir ausgegangen ist, muss unweigerlich wieder zu mir zurückkehren, weil es zu mir gehört. Und darum könnet ihr euch wohlwillensmäßig von mir entfernt halten, auch ewige Zeiten hindurch. Ihr werdet es doch nicht verhindern können, dass ich immer wieder meine Hände nach euch ausstrecke, um euch zurückzuholen in das Reich der Liebe. Ihr werdet einstens doch mein werden und bleiben bis in alle Ewigkeit. Ich liebe euch, ich verlange nach euch, aber ich zwinge euch nicht, zu mir zurückzukehren und mich wieder zu lieben. Meine Liebe aber bedeutet höchste Seligkeit für euch, die ihr aber erst empfinden werdet, so ihr mir eure Liebe schenket, so ihr euch mir hingebt, so ihr euren Willen gänzlich dem meinen unterstellt, nicht aus Furcht, sondern aus Liebe. Ich will keine Geschöpfe, die sich mir beugen müssen, weil ich mächtig bin, und darum steht es ihnen frei, an mich zu glauben oder nicht. Sie sollen nicht durch den Beweis meiner Existenz gezwungen werden, sich mir zu ergeben, sondern nur die Liebe im Herzen wird ihnen diesen Beweis geben. Dann aber habe ich sie schon gewonnen. Dann sind sie freiwillig mein geworden. Wen ich aber gewonnen habe, wessen Liebe mir gehört, den ziehe ich an mein Herz und lasse ihn ewiglich nimmer. Und er wird meine Liebe fühlen, wo er geht und steht. In seinem Herzen will ich Wohnung nehmen und ständig bei ihm bleiben. Ihm werde ich den Beweis meiner Liebe geben. Er wird meine Stimme vernehmen im Herzen. Es wird der Vater mit seinem Kind Worte der Liebe reden, und unablässig werde ich es belehren, der vollsten Wahrheit gemäß. Amen.